muss jetzt los, ist schon spät geworden, pass auf. Wenn was ist, können wir ja morgen reden, doch heute haben wir gesagt, was zu sagen war. Und heute Nacht komm ich nicht mehr klar. Ey, ruf mich an, ich bin natürlich für dich da. Und egal was los ist, bei mir hast du einen Platz. Und ich nehm mir gern Zeit, denn ich will, dass du weißt, dass mit uns war ein ganz großes Ding für mich. Es ist immer schwer am Ende scharf zu sehen, denn man braucht bisschen Raum, um das alles zu verstehen. Guck nicht so, ich muss jetzt los, ich muss echt los. Ich weiß, du wirst froh sein, wenn du loslässt. Wenn mal Gras drüber wächst, ich weiß, es wird gut sein, wenn du's gehen lässt, wenn du mich gehen lässt. Ich glaub, vor uns liegt ein neuer Weg, den jetzt mal jeder von uns selber geht. Ich find's gut, wenn wir uns eine Weile nicht sehen. Es lag nicht unbedingt nur an dir oder an mir. Es sind die vielen kleinen Teufel, gegen die man verliert. Am Schluss nützt all das Reden nix, da hilft uns kein Wort mehr. Und ich weiß, du wirst froh sein, wenn du loslässt, wenn mal Gras drüber wächst. Ich weiß, es wird gut sein, wenn du's gehen lässt, wenn du mich gehen lässt. Ich muss jetzt los, ich muss jetzt los, ich muss jetzt los, ich muss echt los, ich muss jetzt los, ich muss jetzt los, ich muss jetzt los, ich muss echt los. Ich weiß, du wirst froh sein, jetzt los, wenn du loslässt, jetzt los, wenn mal Gras drüber wächst, los, ich muss echt los. Ich weiß, es wird gut sein, los, wenn du's gehen lässt, los, wenn du mich gehen lässt, los, ich muss echt los. Neuer Weg.